Was weiß ich. Wenn hier jemand erhöhten Blutdruck hat, bin ich das. Hör auf, mich Chef zu nennen. Jetzt hör mir mal gut zu. Mit deiner Morgenruhe ist's vorbei. Oh nee, Alter, bitte, bitte nicht. Das ist mein erstes freies Wochenende seit Wochen. Es war dein freies Wochenende, mein Lieber. Ach, warum denn ich? Hier steht doch ein Haufen Leute zur Verfügung. Mario, ich hab nicht vor, darüber abstimmen zu lassen. Du bist dran und Schluss, also reiß dich zusammen und komm her. Einer der Chefs aus dem Industrieministerium ist seit vorgestern verschwunden. An der Sache ist was faul. Auf Kuba gehen Chefs nicht einfach so spurlos verloren. Und wie heißt der Mann? Rafael Morin Rodriguez, Leiter der Import-Export-Abteilung. Notiert? Gut. Wir bleiben jetzt noch genau 55. Rafael, ausgerechnet der. Schöne Scheiße. Ein perfektes Leben von Leonardo Padura. Aus dem kubanischen Spanisch von Hans-Joachim Hartstein. Bearbeitung Barbara Engelmann. Regie Thomas Leutzbach. Ich will mich mit dir nicht über heute Morgen streiten, aber eins sage ich dir. Ich bin dein Vorgesetzter und du bist Polizist. Häng dir das übers Bett, okay? Okay, Chef. Sagt der Chef. Okay. Eben habe ich mit dem Industrieminister gesprochen. Er macht sich große Sorgen. Morin ist ein wichtiger Kader in der Ministeriumsspitze und hat mit zahlreichen Unternehmen im Ausland zu tun. Deswegen will man einen Skandal vermeiden. Und warum hast du ausgerechnet mich für den Fall ausgesucht? Oui. Warum ich dich ausgesucht habe? Weil ich finde, dass du besser hier aufgehoben bist als zu Hause, wo du doch nur von Romanen träumst, die du nie schreiben wirst, klar? Also, ich habe dir wieder Manolo zugeteilt. Hier die Vermisstenanzeige, eine Personenbeschreibung, ein Foto und eine Kurzbiografie. Mhm. Ich brauche schnelle Resultate, Mario. Ich habe es nicht gerne, wenn Minister mir Druck machen. Okay, Chef. Ja. Okay. Am Donnerstag, dem 1. Januar 1989, um 21.35 Uhr erscheint die Anzeigenerstatterin Tamara Valdemira Mendes. Um das Verschwinden ihres Ehemannes Rafael Morin Rodriguez anzuzeigen, wohnhaft und so weiter und so weiter. Hautfarbe weiß, Haarfarbe dunkelblond, Augenfarbe blau, Größe ca. 1,80, ja. Nach der Neujahrsfeier mit Arbeitskollegen kehrte das Ehepaar nach Mitternacht in das gemeinsame Haus zurück und so weiter und so weiter. Am darauffolgenden Morgen, als die Anzeigenerstatterin aufwachte, hielt sich Rafael Morin Rodriguez nicht mehr im Haus auf. Schon da? Man siehst, du hatte aber verpennt aus. Oh, Kollege, ich war hackevoll gestern. José hatte Geburtstag. Wer? Und wir, José, die Mutter vom Dünnen. Ach so. Wir haben mit Bier angefangen, danach gab's zum Essen Rotwein und hinterher hat der Dünne noch eine Flasche Añejo geköpft. Eieiei. Hab gehört, der Alte ist sauer auf dich gewesen, weil du einfach aufgelegt hast. Naja, der ist nervös, kriegt nämlich auch Anrufe von oben. Schwieriger Fall, stimmt's? Ja, heikel, sehr heikel. Hier, lies das durch, in einer halben Stunde fahren wir los. Ich muss noch drüber nachdenken, wie wir es am besten anpacken. Du kannst schon wieder denken. Nein, dafür habe ich doch dich. Oh. Hallo? Hallo, Dünner. Ich bin's. Was ist? Ich bin fix und fertig. Ich sag's dir, nie wieder so eine Sause wie gestern Nacht. Nie wieder. Hier, hör zu, weshalb ich anrufe. Heute Morgen hat man mich unsanft aus dem Bett geklingelt. Stell dir vor, kein Geringerer als ein Unternehmensleiter im Range eines Vizeministers wird vermisst. Übrigens ein Freund von uns. Rafael Morin Rodriguez. Was ist passiert? Seit dem Morgen nach der Silvesterparty ist er verschwunden. Tamara hat am Abend des ersten Anzeige erstattet. Und was machst du jetzt? Keine Ahnung. Leute befragen und so zu Tamara fahren. Herr Zudöner, wenn ich fertig bin, würde ich vielleicht zum Essen vorbeikommen. Na, so eine Überraschung. Mein Gott, der Dünne. Im Gymnasium schien er fast durchzubrechen. Und inzwischen wiegt er über 200 Pfund und riecht säuerlich wie alle Dicken. Das Schicksal hat wirklich seine Wut an ihm ausgelassen. Angola, zerschossener Rücken, Rollstuhl, die ganzen Operationen. Das Leben ist beschissen. Also, wohin jetzt? Wohin? Santa Catalina in Santos Suarez. Sag mal, Manolo, was hältst du von dem Fall? Weiß ich noch nicht, Conde. Er ist so atypisch. Naja, Unfall war es nicht, das ist wohl klar. An einer Entführung glaube ich auch nicht. Am ehesten hat man ihn wohl umgebracht. Vielleicht einfach so, um ihn auszurauben, oder? Aber weil er tatsächlich in irgendwas verwickelt ist. Fahren wir erstmal zu seiner Frau. Tamara. Und was hältst du von dem Fall? Mensch, was waren der Dünne und ich in sie verknallt damals. Hörten um ein Haar auf, Freunde zu sein. Aber dann kam Rafael dazwischen. Und wir zwei blieben Freunde. Sag mal, hast du eine Auszeit genommen, Conde? Was sagst du denn dazu? Was? Ach so. Ja, in etwa dasselbe wie du. Ich glaube auch nicht, dass er das Land illegal verlassen hat. Er reist ja ohnehin ständig ins Ausland. Und außerdem kenne ich ihn. Seit ungefähr 20 Jahren. Erzähl mir nicht, dass er ein Freund von dir ist. Ich habe nur gesagt, dass ich ihn kenne. Er war der Vorsitzende der Schülervertretung in La Vibora. Hm. Und was noch? Nichts, Manolo. Fahr schneller, Mensch, es ist grün. El Conde persönlich. Mensch, Mario. Bist du inzwischen Major oder Kapitän? Teniente. Ja, Teniente. Ich frag mich manchmal selbst, wie ich das geworden bin. Und schreibst du noch ab und zu? Nein. Ja, irgendwann vielleicht wieder. Und wie geht's Carlos? Dem Dünnen. Geht's gut. Ja, ja, geht gut. Und dir? Ach, ich mach mir große Sorgen, Mario. Ja, ich kenne deine Aussage. Fällt dir dazu noch was ein? Also, am 31. war Rafael zum Mittagessen bei seiner Mutter. Da ist er auch den ganzen Nachmittag geblieben. Und abends waren wir beim Vizeminister eingeladen in Miramar. Als wir nach der Party nach Hause kamen, bin ich als Erste zu Bett gegangen. Als Rafael kam, da schlief ich schon fast. Beim Wachwerden keine Spur von ihm. Anfangs habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Er geht häufig weg, ohne zu sagen, wohin. Auf der Party, wer war denn da alles? Na, die Gastgeber, Alberto Fernandez und seine Frau, klar. Wer noch? Mach mir am besten eine Liste der Gäste. Ja? Und mit wem hat Rafael dort geredet? Mit Mathikis, seinem Büroleiter. Und ich glaube mit der Peña, diesem Spanier, der alle Nase lang geschäftlich in Kuba ist. Mhm. Ja. Draußen auf dem Balkon standen sie. Tamar, diese Partys, auf die ihr so geht, mit Ministern, Vizeministern, ausländischen Geschäftsleuten. Wie sind die denn so? Ja, so wie alle Partys. Es wird geredet, getanzt, getrunken. Worauf willst du denn hinaus? Ja, nichts. Na, ja, schon gut. Dann erzähl doch mal was über Rafael. Ach, Mario, was soll ich denn erzählen? Du kennst Rafael doch. Er lebt nur für seine Arbeit. Ständig reist er ins Ausland, schließt Verträge ab, kauft ein. Genossin, ich weiß, es ist schwierig, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Also, vor dem 1. benahm Ihr Mann sich da irgendwie anders? Naja, am 30. da war er etwas gereizt. Mir hat er gesagt, er sei müde wegen der ganzen Jahresabschlüsse. Aber am 31. war er wie umgewandelt. Und auf der Party hat er sich bestens amüsiert. Tamara, ich möchte, dass du genau über alles nachdenkst, was er an den Tagen vor seinem Verschwinden gemacht hat. Und denk bitte an die Gästeliste. Hier. Unter dieser Nummer erreichst du mich. Pass auf, Conde, pass bloß auf. Was? Worauf soll ich aufpassen, Manolo? Findest du nicht, dass sie ein bisschen so nach dem Motto, was geht mich das an? Mensch, Junge, wenn du was sagen willst, dann drück dich klar aus. Conde, man muss dich doch nur ansehen, dann merkt man, dass du in die Frau verknallt bist. Ach. Also pass einfach auf, Kollege. Quatsch. Manolo, du fährst zu diesem Mathikis. Ich versuche in der Zentrale, was über den Spanier rauszukriegen. Also, Morin und Mathikis sind so gegen drei gegangen. Über diese Party gibt's nichts wesentlich Neues. Er erwähnte was von einem Vertrag mit Japan, irgendein wichtiges Kaufgeschäft. Über Raphaels Privatleben hält er absolut dicht. Allerdings war da was mit der Peña, diesem Spanier. Der hat wohl mal versucht, sich an Tamara ranzumachen. Ah ja? Hast du über den was rausgekriegt? Nichts. Rein gar nichts. Wenn man dem Sicherheitschef des Ministeriums glaubt, ist der Spanier anscheinend so rein wie die Jungfrau Maria. Läuft ganz gern den Mädels hinterher. Ansonsten ist er ein Freund Kubas. Macht prima Geschäfte mit uns. Wir sollten wohl mal mit ihm reden. Nachdem, was Mathikis erzählt hat. Ja, es sieht so aus, als hätte sich alle Welt am ersten aus dem Staub gemacht. Auch der Spanier hat Wochenende. Vor Montag kommt er nicht zurück. Ja. Ja, bitte? Mario, ich bin's, Tamara. Ah, was gibt's? Ich war in der Bibliothek und da lag Raphaels Notizbuch mit seinen Telefonnummern neben dem Apparat. Und ja? Naja, ach, vielleicht ist es ja unwichtig. Na komm, sag schon. Also, das Notizbuch war auf der Seite Z aufgeschlagen. Da standen nur zwei Nummern, von Saida und Soya. Aha. Und wer sind die zwei? Na, Saida ist Raphaels Sekretärin. Die andere kenne ich nicht. Hm. Liegt das Notizbuch immer da? Nein. Er bewahrt es sonst immer in seiner Aktentasche auf und die steht an ihrem Platz, neben dem Regal. Na, dann gib mir mal die Nummern durch. Ich lasse sie überprüfen. Genau hier lag das Notizbuch. 15 Jahre. Und hier in der Bibliothek hat sich tatsächlich nichts verändert. Moment. Moment, der Kamin. Der. Wie passt denn der hier hin? Er ist schön, unser Kamin, findest du nicht? Ja, schon, aber wozu soll sowas gut sein, solange auf Kuba kein Schnee fällt? Er ist die Tarnung für einen Tresor. Ah. Also sag schon, was habt ihr rausgefunden? Na, Saida ist Raphael sehr verbunden. Er ist ein vorbildlicher Chef, hat sich sehr für sie eingesetzt. Sie hat uns Agafia verwiesen, den Gewerkschaftschef der Firma. Und wer ist Soya? Soya. Ja. Hat er was mit anderen Frauen? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was er so treibt. Was soll das heißen? Das heißt, dass Raphael sich kaum noch hier blicken lässt. Er ist ständig unterwegs und ich spioniere ihm nicht nach. Also, wer ist diese Soya? Wir wissen noch nichts. Nur, dass sie seit einigen Tagen nicht mehr zu Hause war. Aber wir werden sie ausfindig machen. Glaubst du etwa, dass Raphael... Keine Ahnung. Deswegen habe ich dich ja nach Frauengeschichten gefragt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er es wagt, mit einer Frau durchzubrennen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Und was hast du sonst noch in Erfahrung gebracht? Dass ein Spanier namens La Peña durchgedreht ist, als er dich gesehen hat. Wer hat das gesagt? Mathikis. Ach, Schwätzer. Also, was war mit diesem Spanier, Tamara? Ach, gar nichts. Ein Missverständnis. Und das ist alles, was du rausgekriegt hast? Ja. Nicht gerade viel, was? Mario, was kann Raphael zugestoßen sein? Wir müssen reden, Dünner. Aber erstmal brauche ich einen ordentlichen Schluck. Hier, ich habe uns was mitgebracht. Du bringst mich noch um, Mann. Santa Cruz, ja. Der ist erstklassig. Also du, wie läuft's? Ich komme gerade von Tamara. Sieht besser aus denn je, dieses Weib, ehrlich. Nicht, dass sie nicht auch älter würde, aber sie wird immer schöner. So Frauen gibt's. Bist du immer noch schwach? Ach, hör doch auf. Dachte ich mir's doch. Salut. Salut. Oh. Und sonst? Na ja, Raphael bleibt verschwunden. Kein Schwein weiß, wo er stecken könnte. Dass ausgerechnet du Raphael Morin suchst. Er ist noch immer dasselbe opportunistische Arschloch. Wer weiß, wie viele Schweinereien der gemacht hat, um dahin zu kommen, wo er jetzt steht. Raphael wusste schon immer, was er wollte. Und er ist direkt drauf losmarschiert. Er hatte das Zeug dazu. Willst du ihn jetzt etwa in Schutz nehmen? Ich weiß nicht, was da passiert ist, ja? Und du, der Bulle, weiß es genauso wenig. Und damals, da hast du dich doch nur schwarz geärgert, dass er Tamara aufs Kreuz gelegt hat. Hör doch auf. Du, bevor ich's vergesse, vorhin war Micky hier. Ich habe ihm von dem Rummel um Raphael erzählt. Du sollst unbedingt bei ihm vorbeikommen, sagte er. Wieso? Weiß er was? Los, Jungs, lasst uns essen. Es ist schon fast 9. Warte. Glaubst du, die Industriales können was reißen? Ohne Medina und mit einem verletzten Javier Mendes? Nee, Dinner, da sehe ich schwarz. Na komm. Josefina, was sehe ich da? Sämige schwarze Bohnen mit panierten Schweineschnitzel, gut durch und doch saftig. Jungfräulich weißer Reis, Gemüsesalat mit süßen Frühtomaten und gebackene Bananenscheiben. Köstlich. Dazu den König der Tafelweine, ein roter Rumäne. Josefina, um Himmels Willen, wo treibst du die ganzen Sachen immer auf? Hm? Ja. Geheimnis. Wie war's gestern Abend? Bestens. Das Mädchen ist spitzig, sag's dir. Manolo, meine Frage bezog sich auf unsere Arbeit und nicht auf Wilma und dein Sexualleben. Also reiß dich zusammen. Sag mal, wer ist dir denn auf den Schlips getreten? Ich hab langsam die Schnauze voll von Raphael Morin. Als seine Mutter da eben wieder so den guten Jungen rausgestellt hat, da kam mir das Kotzen. Hey, ist ja schon gut, aber dann lass deinen Ärger bitte nicht an mir aus, ja? Guck dir dieses Haus an. Wieso hat er eigentlich seiner Mutter keine bessere Wohnung besorgt? Habe ich mich auch gefragt. Für mich passt dieses Mietshaus einfach nicht zu Raphael Morins Leben. Oder viel zu gut. Jetzt müssen wir rauskriegen, wo er sich den ganzen Nachmittag des 31. aufgehalten hat. Ob er in der Firma war und warum er Tamara erzählt hat, er würde bei seiner Mutter bleiben. Also wegen gestern Abend. El Greco und Crespo sind hinter dieser Sojita her. Heute um 10 kriege ich einen Bericht von ihnen. Außerdem kriege ich um 11 eine Liste aller Verschwundenen der letzten 2 Jahre. Sehr gut. Von der Zentrale aus kannst du dann versuchen, den Sicherheitschef des Unternehmens anzurufen. Frag ihn, ob Raphael dort war. Und vielleicht können wir ja heute noch den Vizeminister treffen. Geht klar. Genosse Vizeminister Fernandes, solche Fälle von Verschwinden kommen in Kuba kaum vor. Und deshalb sehen wir uns gezwungen, in alle Richtungen zu ermitteln. Zurzeit deutet nichts auf eine Entführung oder ein illegales Verlassen des Landes hin. Nein, Raphael muss irgendetwas passiert sein, ganz bestimmt. Ja. Im Moment ziehen wir nur 2 Möglichkeiten in Betracht. Die erste scheint uns wenig wahrscheinlich, dass nämlich Raphael sich aus irgendeinem Grund versteckt hält oder versteckt gehalten wird. Und die zweite Möglichkeit ist die, dass er ermordet wurde. Ein x-beliebiger Grund könnte für einen Mord schon ausreichen. Aber jedenfalls war Morin in der Nacht vor seinem Verschwinden mit seiner Gattin hier auf ihrer Silvesterparty. Und deshalb sind wir jetzt auch hier. Nun ja, Genossen, ich wäre ihm ja gern behilflich, aber jedenfalls ist Morin der beste jüngere Kader in unserer Direktion, zweifellos. Ich habe ihn vor etwa 2 Jahren kennengelernt, als ich ins Ministerium versetzt wurde. Und ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, als ich sah, wie er arbeitet, habe ich keinen Augenblick daran gezweifelt, dass er eines Tages meinen Posten übernehmen würde. Das Amt eines Vizeministers verlangt eine gehörige Portion Diplomatie. Die hat mir noch nie besonders gelegen. Raphael jedoch ist ein geborener Diplomat und seine Kompetenz ist überaus beeindruckend. Und was wissen Sie über sein Privatleben? Sehr wenig, denn Jente, wir arbeiten zusammen. Und am 31. ist Ihnen da irgendetwas aufgefallen? Wussten Sie zum Beispiel, dass es mit dem spanischen Geschäftsmann da Peña ein Problem gegeben hatte? Über das mit da Peña wusste ich Bescheid, ja. Aber die Sache ist längst vergessen und begraben, glaube ich. Und am 31., naja, da war er wie immer, sprach über die Arbeit oder machte einen Scherz oder er tanzte. Schien er also nicht besorgt wegen irgendetwas? Soweit ich es bemerkt habe, nein. Gab es denn im Unternehmen irgendein Problem? In einem Unternehmen gibt es immer die verschiedensten Probleme. Major Rangel hat mich ja bereits um ein Einverständnis gebeten, Ermittlungen im Unternehmen durchführen zu dürfen. Sie werden morgen damit beginnen, nicht wahr? Da bleibt abzuwarten, was sich da ergibt, denke ich. Eine letzte Frage, Genosse. Über welche Geldmittel verfügt Rafael Morin, wenn er im Ausland Einkäufe tätigt? Nun, er bekommt die üblichen Spesen eines Unternehmensleiters und jeweils einen Betrag für repräsentative Verpflichtungen. Geschäfte werden auf der ganzen Welt bei Geschäftsessen getätigt und nicht immer steht ein Wagen der Botschaft oder eines Unternehmens zur Verfügung. Morin verwaltet dieses Geld selbst, bisweilen sehr viel Geld. Damit gehen wir sehr gewissenhaft um. Es gibt regelmäßige Kontenprüfungen, Spesenabrechnungen und so weiter und zweimal jährlich eine offizielle Buchprüfung. Rafael Morin ist vertrauenswürdig. Genosse Fernandes, diese Gelder, wer hat sie Rafael Morin bewilligt? Normalerweise bewilligt er sie sich selbst. Im Unternehmen ist er sein eigener Chef. Und was ist eigentlich mit dem früheren Direktor passiert, dessen Nachfolge Morin angetreten hat? Er wurde wegen falscher Abrechnungen und Geldverschwendung entlassen. Aber nein, ich kann es mir nicht vorstellen, dass dies der Grund für Raffaels Verschwinden sein könnte. Glauben Sie das? Wir haben ihn, Conde. Ich glaube, wir haben ihn. Mensch, kleiner Fall, langsamer. Ja, ich glaube auch. Jetzt wissen wir bald, warum Rafael verschwunden ist. Sag mal, gibt's eigentlich schon was Neues über Saita? Das ist wirklich ein ganz heißes Geschoss. Registriert als Prostituierte, aber ohne Vorstrafen. Wohnt ein paar Tage im Foxer oder verbringt 2 Wochen im International. Und alle ihre Freunde haben ein Auto, einen guten Posten und vor allem Geld. Ja, klar. An dem Tag, als sie verschwunden ist, hat sie niemand gesehen und niemand weiß, was sie an Silvester gemacht hat. Wir müssen sie schleunigst finden. Irgendwas sagt mir, dass die Kleine eine Menge mit Rafael Morin zu tun hat. Sollen wir sie zur Fahndung ausschreiben? Ja, man soll sie überall suchen. Unter der Erde oder unter dem Kerl, egal wo. Und wir sollten uns schleunigst mit diesem Garcia von der Gewerkschaft unterhalten, den uns Rafaels Sekretärin so wärmstens empfohlen hat. Bin gespannt, was der uns über den großen Morin zu sagen hat. Wir treten auf der Stelle. Habe ich mir gedacht. Meine Schwiegermutter hat mich vorhin angerufen und mir erzählt, dass ihr bei ihr wart. Sie hat geweint. Ist verständlich, oder? Danach haben wir mit Fernandes gesprochen und dann mit Garcia. Alle Welt berichtet nur Gutes über deinen untadeligen Mann. Muss ja ein feiner Kerl sein. Aber du würdest ihm gern was anhängen, stimmt's? Hör mal, ich kenne Rafael. Und so einige Sachen, die er gemacht hat, haben mir noch nie gefallen. Was für Sachen, Mario? Ach, nichts. Vergiss es. Im Moment versuchen wir, diese Saita ausfindig zu machen. Und morgen beginnen wir mit den Ermittlungen im Unternehmen. Vielleicht kommt dabei ja irgendwas raus. Was möchtest du denn herausfinden? Na, was schon. Ich will deinen Mann aufspüren. Und ich will herausfinden, wie du dich fühlst, Tamara. Hast du Angst? Und du? Ja. Ja, dass die Jahre verstreichen und meine Träume auf der Strecke bleiben. Dass der Rum mich umbringt, dass der Dünne stirbt und ich dann einsam bin. Und dass ich mich in dich verliebe. Wo du doch Rafaels Frau bist und in dieser perfekten Welt lebst. Du hast mir immer gefallen, Tamara. Ich habe auch Angst. Wovor? Mich immer leerer zu fühlen. Nicht mein eigenes Leben zu leben. Einerseits möchte ich, dass Rafael hier ist und alles bleibt, wie es ist. Leicht und geordnet. Andererseits möchte ich, dass er nie wieder zurückkommt. Du hast mir nie gesagt, dass ich dir gefalle, Mario. Ich glaube, ich hätte mich getraut, wenn Rafael mir nicht zuvor gekommen wäre, damals. Danach konnte ich es nicht mehr. Wie oft ich von dir geträumt habe. Und wenn ich jetzt sage, dass ich gerne mit dir schlafen möchte, jetzt gleich. Möchtest du nicht, dass ich dir das sage? Wirst du immer Angst haben? Ich glaube, ja. Aber wir werden miteinander schlafen. Und du wirst nicht Nein sagen. Du möchtest gern die Entscheidung in der Hand haben, stimmt's? Danach. Komm mit mir. Ja? Für dich? Ja? Schick mir den Wagen. Ich fahr hin. Ich muss in die Zentrale. Man hat Soja gefunden. Soja? Mein kompetenter junger Kollege möchte dir ein paar Fragen stellen. Worum geht's eigentlich? Wo warst du denn am 31.? Irgendwo. Bei Freunden. Wo? Ach, in Cienfuegos. Wie heißen diese Freunde? Was soll denn das Theater? Soja, bitte. Die Namen. Je eher wir fertig sind, desto schneller bist du hier raus. Norberto Cordina und Ambrosio. Ambrosio Fornes, glaube ich. So. Sind wir jetzt fertig? War nicht noch ein anderer Freund dabei? Raphael zum Beispiel? Raphael Morin? Warum sollte ausgerechnet ich den kennen? Bist du dir ganz sicher, dass du ihn nicht kennst? Hören Sie, mir reicht's. Ich sag nichts mehr. Gut, wie du willst. Aber dann bleibst du hier wegen Verdacht auf Beteiligung an einer Entführung und einem Mord. Was soll das denn jetzt? Eine Ermittlung, Soja, verstehst du? Also, wie heißt der Freund, der mit dir in Cienfuegos war? Norberto Cordina, habe ich doch schon gesagt. Und wo wohnt er? Am Theater rechts rein. Wie die Straße heißt, weiß ich nicht. Hat er Telefon? Ja. Welche Nummer? Hören Sie, er ist verheiratet. Die Nummer, Soja, wir sind diskret. Bitte, Genossen, bitte. 325307. Ruf ihn an, Teniente. Oh, zu Befehl, Maximo Lide. Entschuldigung. Schau dir dieses Foto an, Soja. Kennst du ihn wirklich nicht? Doch, das ist René. Ich war ein paar Mal mit ihm zusammen. René? René Masiques. Warum? Soja, bitte, heißt er wirklich so? Ja, sicher. Und wo hast du René kennengelernt? Auf der Straße. Er hat mich im Wagen mitgenommen. Und was weißt du über ihn? Tja, nur, dass er verheiratet ist. Dass er Reisen ins Ausland macht. Mhm. Und dass er immer ein Zimmer bekommen hat, wenn wir ins Hotel gegangen sind. In welche Hotels? Naja, ins Riviera. Ins Mar Azul, in solche Hotels eben. Hatte er viel Geld bei sich? Womit kann man wohl im Riviera ein Zimmer mieten? Werd nicht frech, Soja. Antwort auf meine Frage. Klar, er hatte viel Geld bei sich. Und wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Ende Oktober. Seitdem nicht mehr? Nein, er wollte ins Ausland reisen. Für ein ganzes Jahr nach Kanada. Hat er dir auch Geschenke gemacht? Kleinigkeiten, Parfum, ein Kleid. Solche Sachen. Wie habt ihr euch verabredet? Er hat mich zu Hause angerufen. Wenn ich nichts vorhatte, hat er mich abgeholt. Im Wagen. Klar. Sie war wirklich mit Norberto Cordina zusammen. Hm. Soja, ich möchte, dass du dir genau überlegst, was du mir jetzt sagst. Es ist besser für dich und deinen Freund René. Woher glaubst du, hat er das viele Geld? Schauen Sie, Genosse. Ich bin keine Hure. Aber wenn einer kommt und dich zum Essen in ein teures Restaurant einlädt und danach zum Abtanz in ein Kabarett und zum Schluss in ein teures Hotel mit Blick auf den Malecon, dann fragst du nichts mehr. Du genießt. Hör dir das an. The best of the mamas and the papas. Lange her, was? Und? Gibt's immer noch nichts Neues von Raphael? Mhm. Ist wie vom Erdboden verschluckt. Also als Carlos mir erzählt hat, dass Raphael verschwunden ist und du ihn suchen musst, da habe ich mich beinahe bepisst vor Lachen. Also ich finde das nicht sonderlich lustig, Micky. Deswegen habe ich Carlos gesagt, du sollst bei mir vorbeikommen. Ich erzähle das nur, weil du es bist. Sonst würde ich schon die Klappe halten. Als sein Aufnahmeantrag für die Partei geprüft wurde, hat Raphael mich als Referenz angegeben. Zwei so Typen sind zu mir gekommen und haben mich befragt. Zwei Monate später kreuzt Raphael bei mir auf. Fuchs, teufelswild. Sie hätten seinen Antrag zurückgestellt und ich wäre schuld dran. Hm? Ich hätte nicht erzählen sollen, dass er seinen Vater getroffen hatte. Wieso? Ja, der Alte hatte sich nach seiner Rückkehr nach Kuba im Norden als Klempner durchgeschlagen. Dabei hatten Raphael und seine Mutter überall rumposaunt, er wäre ein Säufer gewesen und inzwischen tot. Rumgeschrien hat Raphael wie ein Verrückter. Das wäre eine Sauerei, dass ich das mit dem Vater erzählt hätte. Ich wäre ja nur neidisch und so weiter und so weiter. Dabei wurde sein Antrag ja gar nicht darum zurückgestellt, sondern wegen Anzeichen von Selbstzufriedenheit und wegen irgendeiner Sache mit der Gewerkschaft, glaube ich. Aber was hat das denn jetzt mit seinem Verschwinden zu tun? Bin noch nicht fertig. Raphael war nämlich am 31. hier. Nachmittags gegen 3. Nach so vielen Jahren. Ich war völlig baff, aber ich habe mich auch gefreut, trotz allem. Wir unterhielten uns, als wäre nichts geschehen, so wie früher halt. Weißt du, Raphael ist im Grunde ein armes Schwein. Am Ende war er nämlich neidisch auf mich. Hat er mir selbst gestanden. Ja, da saß er, wo du jetzt sitzt. Ich hätte immer gemacht, wozu ich Lust hätte, hat er zu mir gesagt. Stell dir vor. Was zum Teufel wollte er denn nun, Mickey? Ja, mich um Entschuldigung bitten konnte. Er hat gesagt, ich wäre immer sein bester Freund gewesen. Ist er nun ein Zyniker oder ein Blödmann? Was soll das jetzt, Conde? Ja, du bist doch selbst so ein armes Schwein. Darum wirst du nie so ein mittelmäßiger Schriftsteller wie ich. Auch kein aalglatter Opportunist wie Raphael. Nicht mal ein anständiger Kerl wie der arme Carlos. Du bist nichts, Conde, weil du alle verurteilen willst. Nur dich selbst. Dich selbst verurteilst du nie. Mickey, du redest Scheiße. Ich rede überhaupt keine Scheiße. Du weißt das. Du hast doch Angst vor dir selbst. Warum willst du kein richtiger Polizist sein, hm? Du bleibst immer auf halbem Wege stehen. Typische Vertreter einer verborgenen Generation. So hat uns der Philosophieprof an der Uni genannt. Eine Generation ohne Gesicht, die weder ihren Platz gefunden noch gelernt hat, sich durchzuboxen. Ich bin ein Schriftsteller, der Scheiße schreibt, weil ich mir keinen Ärger einhandeln will. Und ich weiß das. Aber du, was bist du? Ich bin einer, der auf alles scheißt, was du sagst, Mickey. Die LP ist klasse, was? Scheiße ist die. So, wie sieht's mit Raphael aus? Besser, besser. Wir haben eine Spur, immerhin. Und warst du bei Mickey? Ja, komm direkt von ihm. Es war komisch. Anscheinend braucht er einen Beichtvater und keinen Polizisten. Und die Spur? Raphael hat immer viel Geld mit sich rumgeschleppt. Möglicherweise hat er Probleme mit den Finanzen des Unternehmens. Weißt du, was das Arschloch macht, wenn er kleine Mädchen aufreißen will? Gibt sich als sein Sekretär aus. Schlaumeier. Ja, wirklich, dieses Arschloch. Ich leg mal was auf. Sag mal, Dünner, wann hast du dich eigentlich zum letzten Mal wegen irgendwas geschämt? So richtig geschämt, meine ich. Hör mal, bist du schon besoffen oder was? Mann, ich meine es ernst. Ach, keine Ahnung, du. Ich schreib mir sowas nicht auf, ja? So im Rollstuhl zu leben, ist schon Zumutung genug. Dünner, mir ist da heute was passiert. Und ich schäme mich zu Tode oder ich sauf mich zu Tode oder irgendwas. Also, Tamara hat mir angeboten, mit ihr ins Bett zu gehen. Echt? Ja, wir gehen also rauf, ja. Und als es soweit ist, als wir also, ja. Nichts. Was? Gar nichts, null. Scheiße, Mann. Aber dann eben plötzlich doch, ja, und dann ich komme. Einfach so. Kacke. Ja, wir hatten kaum angefangen. Und sie dann zu mir, ach, ist ja nicht schlimm. Oh Mann. Sonst uns passieren Sachen, weißt du noch. Ah, Patricia Wong. Guten Morgen. Morgen, Manolo. Morgen. Sag mal, bist du schon auf dem Laufenden? Ja, Manolo hat mir alles erklärt. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass die Unterlagen hier im Ministerium viel hergeben. Der clevere Raphael Morin hat doch garantiert seine Maßnahmen getroffen. Gut. Du suchst jetzt alle Spesengenehmigungen und Abrechnungen raus. Und such nach den Abrechnungen für repräsentative Ausgaben in Kuba und im Ausland. Und schau dir auch die Liste der Geschenke für abgeschlossene Verträge an. Auch wenn nichts Wichtiges dabei zum Vorschein kommt, ich will sicher sein. Okay? Ja. So, Manolo? Jetzt stell mir doch endlich mal Senor Mathikis vor. Den müssen wir dringend noch mal auf den Zahn füllen. Senor Mathikis? Das ist Teniente Conde. Tag. Er möchte auch noch mit Ihnen reden. Also, Genosse Mathikis. Ich habe mir angehört, was Sie dem Sargento erzählt haben, aber es sind noch ein paar weitere Fragen aufgetaucht. Nun, ich hoffe, ich kann Ihnen da irgendwie behilflich sein, aber wie gesagt... Erklären Sie mir doch bitte mal Folgendes. Warum kümmert Maureen sich persönlich um die Vertragsverhandlungen, wo er doch Fachleute in den verschiedenen Bereichen sitzen hat? Er setzt sein Können gezielt ein. Jeder Zweig des Unternehmens arbeitet für sich. Wenn jedoch ein Geschäft von großer Bedeutung irgendwo ins Stocken zu geraten droht, dann steigt Maureen in die Arena und ich kann Ihnen sagen... Wieso etwa noch Torero? Verzeihung? Nichts. Zur Sache. Was mich vor allem interessiert, woher nimmt er das Geld für die Geschenke, die er macht? Von dem, was er bei den Spesen spart, nehme ich an. Ah ja. Und das reicht für die Hi-Fi-Anlage, die er zu Hause stehen hat. Für das Chanel Nummer 5, das er seiner Mutter mitbringt, für die Aufmerksamkeiten für seine Mitarbeiter. Und sogar dafür, ein Zimmer im Riviera zu nehmen und im Leglon zu speisen mit einem 23-jährigen Mädchen unter dem Namen René Mathikis. Was? Wussten Sie denn nicht, dass er bei seinen Abenteuern Ihren Namen benutzt? Ich weigere mich ganz einfach, das zu glauben, Genossen. Glauben Sie mir, Mathikis, ich habe keine Veranlassung, Sie anzulügen. Spart er denn so viel bei den Spesen? Das weiß ich nicht. Das müssen Sie Raphael Maureen fragen. Müssen wir den vielleicht auch fragen, warum Sie am 31. gegen Mittag im Betrieb waren? Mir war eingefallen, dass ich die Klimaanlage nicht ausgeschaltet hatte. Ja, das habe ich nachgeholt. Ja, das hat er nachgeholt, Manolo. Sehr umsichtig, wirklich. Ja. Sehr umsichtig. Also, das macht mich fertig. Keiner weiß, was angeblich. Und in 3 Tagen kommen Käufer aus Japan, die ein wichtiges Geschäft mit Maureen abschließen wollen. Große Sache. Der Minister will noch heute Bescheid wissen. Und der Alte macht Druck. Wer bin ich eigentlich? Raphaels Privatbulle? Ja, bitte? Überraschung. Haben wir ihn. Hast du was gefunden? Sag schon, Patricia. Das hier ist schon ein Hammer, Mayo. Im zweiten Halbjahr 88 war Maureen 2-mal in Spanien und 1-mal in Japan. Der hatte mehr Flugstunden als ein Kosmonaut. In Japan war er, um ein Geschäft mit Mitachi abzuschließen. Mhm. Aber dazu später. In Spanien war er 18 Tage, in Japan 9. Jedes Mal gab es eine Menge Dollars für Repräsentationsausgaben. Es existiert da so eine Art Schlüssel, nach dem die Kosten in Relation zu den Vertragsabschlüssen berechnet werden. Aber Raphael hat sich die doppelte Summe bewilligt. Ach komm. Richtig dramatisch wird's bei den Spesen, Mayo. Es fehlen die Vordrucke, die er für die 3 Reisen ausfüllen musste. Ja, das ist merkwürdig. Gut, weiter, was hast du noch? Langsam. Jetzt kommt die eigentliche Bombe. Das Unternehmen für Export-Import hat ein Konto bei der Banco Bilbao Vizcaya, und zwar unter dem Namen einer Aktiengesellschaft, die in Panama ein Postfach hat und vermutlich in Kuba durch eine Niederlassung vertreten wird. Sie heißt Rosal und ist sowas Ähnliches wie eine Körperschaft. Für das Bankkonto in Spanien sind 3 Leute unterschriftsberechtigt. Vizeminister Fernandes, Freund Mathikis und natürlich Raphael Maureen. Ja, klar. 2 von den 3 müssen aber immer unterschreiben. Verstehst du? Ja, ich bemühe mich. Jetzt halte ich gut fest. Wenn diese Unterlagen mich nicht täuschen, dann wurde im Dezember eine große Summe abgehoben, die mit keinem Geschäft aus der Zeit etwas zu tun haben kann. Klär mich bitte auf. Wie groß ist die große Summe? Mehr als 200.000? Ich bin überzeugt, dass das alles mit Mitachi zusammenhängt. Die Japaner sollten nicht vor Februar kommen. Langsam. Moment. Red kubanisch mit mir. Wie? Ist doch sonnenklar. Raphael Maureen hat Geschäfte mit Mitachi gemacht. Als Privatmann. Aber mit dem Geld des Unternehmens. Oder genauer gesagt mit dem von Rosal. Kapierst du jetzt? Und es fehlen Unterlagen, sagst du? Ja. Aber seltsam ist, nicht alle Unterlagen sind verschwunden. Einige sind vorhanden. Sogar die Spesenabrechnungen, die Maureen manipuliert hat. Einige fehlen und andere sind sozusagen fehl am Platze. So ungefähr, Mayo. Patricia, ich glaube, ich weiß, warum einige fehl am Platze sind. Und ich glaube, ich weiß, wo die sind, die fehlen. Ist was passiert, Mario? Einiges, Tamara. In der Firma fehlen Unterlagen, die Raphael belasten könnten. Womit? Unterschlagung. Aber was hat er denn unterschlagen? Geld. Viel Geld. Großer Gott. Ich möchte den Safe in der Bibliothek sehen, Tamara. Aber in dem Safe befindet sich seit langem nichts mehr. Geld und solche Sachen, meine ich. Soweit ich mich erinnere, sind da nur die Unterlagen vom Haus und dem Grundstück. Aber Sie kennen doch die Kombination, oder nicht? Nein, aber sie steht in Raphaels Notizbuch. Würden Sie dann jetzt bitte den Safe aufmachen, Genossin? Bitte, Tamara. Hoffentlich irrst du dich, Mario. Hoffentlich. Sieh mal einer an. Mathikis hat ein Konto bei der Banco Hispanoamericano und besitzt einen Wagen in Spanien. Hier sind die Kopien. Unfassbar. So viele Ungeheuerlichkeiten auf einmal. Ungeheuerlichkeiten sind in Mode, Chef. War er nicht ein Kader, der vollstes Vertrauen genoss, reiner und heiliger als Weihwasser? Also wird jetzt nicht sarkastisch. Ich weiß nicht, Chef, warum dich das Fehlen von Kontrolle in einem Unternehmen so erstaunt. Jedes Mal, wenn irgendwo unangekündigt eine Buchprüfung stattfindet, werden Dinge aufgedeckt, die sich niemand vorher vorstellen konnte. Hast du den Geschäftsführer von Ward schon vergessen, der Millionär geworden ist? Oder den ja, von... Ja, ja, Mario, schon gut. Aber ich kann doch wohl noch überrascht sein, ja? Unser einer neigt immer zu der Ansicht, dass die Leute nicht gar so korrupt sind. Aber im Augenblick interessiert mich viel mehr, wo dieser Kerl steckt. Es sieht ganz so aus, als ob Raphael die Bombe während seiner Reise nach Barcelona im Januar platzen lassen wollte und vorhatte, sich mit der ganzen Kohle aus dem Staub zu machen. Seine Abrechnungen werden nicht überprüft. Er wusste das. Und da hat er mit den kleinen Schweinereien angefangen. Spesen und Ausgaben für Repräsentation und sowas. Hat sich die Grenzpolizei immer noch nicht gemeldet? Nein, ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt. Wahrscheinlicher ist, dass Raphael Ärger gekriegt hat und ins Jenseits befördert wurde. Und das muss was mit Mathikis zu tun haben, ganz sicher. Warum sonst hat er die Unterlagen von dem Typ bei sich zu Hause aufbewahrt? Und dann wurde es so richtig eng. Die Leute von Mitachi wollten früher als angekündigt kommen. Hier ist das Telefax vom 30. morgens. Ihm war klar, er würde auffliegen. Aber hat er genug Zeit? Jede Bank hätte ihm das Geld binnen Minuten auf den Tisch geblättert. Und er hat damit gerechnet, dass niemand vor Ablauf von ein paar Tagen den Verdacht schöpft, dass ein Mann das Land illegal verlassen könnte, der 8 bis 10 Mal pro Jahr ins Ausland reist. Ganz legal. Ja, so kann das gelaufen sein. Übrigens, welche Rolle spielt eigentlich dieser Mathikis bei dem Ganzen? Ja, das wüsste ich auch gern. Überleg mal. Mathikis hat etwas mehr als 4.000 Dollar auf der Bank und Raphael Hunderttausende. Da ist was faul. Ich fahre noch mal zu ihm mit Manolo. Vielleicht kriegen wir ja was aus ihm raus. Ganz ehrlich, Tamara, hast du nie Verdacht geschöpft? Wieso denn? Weil er die HiFi-Anlage gekauft hat? Oder ein Kleid für 150 Dollar? Wie geht es jetzt weiter, Mario? Na, zuerst muss Raphael wieder auftauchen, tot oder lebendig, in Kuba oder sonst wo. Und dann muss euer Freund Mathikis uns erzählen, was er weiß. Ach, Mathikis. Ja. Wir haben ihn erstmal in Untersuchungshaft genommen. Er mimt zwar weiter den Ahnungslosen, aber ich sag's dir, der wird schon noch reden. Reden müssen. Denn Raphael wird wieder auftauchen, wo auch immer. Das ist ein Erdbeben. Stimmt. Alles, was nicht sicher ist, stürzt ein. Ich müsste dir sagen, dass mein Mann zu sowas nicht fähig ist und dann müsste ich anfangen zu weinen, ja? Aber ich habe kein dramatisches Talent. Ja, ich würde das Ganze am liebsten ungeschehen machen, aber ich hab's dir neulich schon gesagt. Raphael hatte das, was man ihn hat haben lassen. Alle Welt wusste, dass er ins Ausland reiste und Sachen mitbrachte und alle Welt fand das in Ordnung. Ach, und Tamara. Ja, ich hab das kommen sehen. Oder sowas Ähnliches. Er war ja mit nichts mehr zufrieden, träumte von mehr, fühlte sich schon als mächtiger Unternehmer. Und ich hab mich ja auch daran gewöhnt, so zu leben. Daran, dass es alles gab und alles bequem war. Und am Ende hatte ich Angst davor, mein Leben zu ändern. Obwohl ich glaube, ich habe schon lange aufgehört, ihn zu lieben. Wenn er auf Reisen ging, war ich froh, alleine hier im Haus zu sein. Aber was ich mit dir getan habe, das habe ich noch mit keinem getan. Du hast mir 17 Jahre lang den Verstand geraubt. Tamara, ich... Psst, red jetzt nicht mehr. Morgen, Herr Niente. Ja, morgen. Was ist denn mit dir los? Was soll los sein? Heute ist drei Könige und ich krieg bestimmt was geschenkt. Ja, klar. Sag, gibt's was Neues, Kollege? Hast du dir schon die Berichte angesehen? Nee, noch nicht. War noch bei diesem Artikel hier in der Zeitung über AIDS. Hey, wirklich ein Hammer, Conny. Nicht mal in Ruhe pimpern kann man mehr. Na, dann informier dich mal gut. Schön, nehme ich mir eben die Berichte vor und danach noch mal den Artikel. Bis er müde wird. Bis später. Ja, hier Teniente Conde? Hier Teniente Acosta. Ah, Dalita. Hör zu, Kollege. Das ist soeben aus La Habana del Este gekommen. Nicht identifizierte Leiche, vermutlich Mord, Hinweise auf einen Kampf. Zeitpunkt des Todes vor etwa 72 bis 96 Stunden. Gefunden in einem leeren Haus in Brisas del Mar. 5.1.89, 23 Uhr. Wann ist das gekommen, Dalita? Vor 10 Minuten. Bin schon unterwegs. Ja, das ist er. Unter seinen Fingernägeln haben wir ein Haar gefunden mit etwas Kopfhaut. Und was sagt die Autopsie, Boris? Klar, wie Quellwasser. Er starb am Abend des 1. oder in der Nacht zum 2. Die Kälte hat die Leiche gut konserviert. Der 2. und der 3. Halswirbel sind gebrochen und das Knochenmark ist beschädigt, was zum Tod geführt hat. Außerdem wurde eine Hirnquetschung festgestellt. Alles deutet darauf hin, dass der Mann mit dem Kopf auf den Badewannenrand gefallen ist. Aber der Schlag war so heftig, dass man ein bloßes Ausrutschen ausschließen kann. Er wurde gestoßen. Und vorher hat es einen Kampf gegeben. Dabei hat das Opfer dem Mörder das Haar samt Kopfhaut ausgerissen. Es stammt von einem Weißen, etwa 40 Jahre alt. Aber da gibt's noch was. Der Tote hat Spuren von Leder an beiden Händen. Also hatte er kurz vor dem Kampf sowas wie eine Ledertasche bei sich. Aber die ist nicht gefunden worden. Gibt's noch weitere Spuren? Nichts. Die Fingerabdrücke an der Tür und überall im Haus stammen von dem Toten. Sieht so aus, als hätte er auf jemanden gewartet. Wir haben die nähere Umgebung durchkämmt, aber nichts weiter gefunden. Es war seine Schuld. Er hatte alles eingefädelt, als er wusste, dass er auffliegen würde. Zu dem Übrigen kann ich nichts sagen. Doch, Masikis, ich glaube, Sie können. Ich meine, ich kann es mir nicht erklären. Er kam am Abend des 30. zu mir, um mir zu sagen, dass die Leute von Mitachi früher als geplant kämen und er dadurch in Schwierigkeiten geraten könnte. René, das ist eine überaus ernste Sache. Ich muss sofort weg aus Kuba. Das ist Irrsinn. Und außerdem, wie soll das denn gehen? Ganz einfach. Mit einem Motorboot. Ich habe genug Pesos und Dollars, damit kann ich einen Bootsführer bezahlen. Und woher willst du so schnell einen Bootsführer nehmen? Ach, es lässt sich bestimmt einer auftreiben. Da wirst du dir schon was einfallen lassen. Ich? Den Teufel werde ich tun. Das ist doch purer Wahnsinn. Ich werde mir doch nicht die Finger verbrennen, bloß weil du so unvorsichtig gewesen bist. René, mein Freund, ich bin viel vorsichtiger gewesen, als du ahnst. Dann hat er mich mit dem Bankkonto in Spanien und mit dem Auto erpresst. Keine Ahnung, wie er sich die Kopien der Papiere besorgen konnte. Das mit dem Auto muss er sich vorher schon überlegt haben. Er hat es geschenkt bekommen und dann mir geschenkt. Ich habe ihm vorgeworfen, dass er ein schmutziges Spiel mit mir spielte. Da hat er mir gesagt, ich soll das Boot besorgen, dann könnte ich alles andere vergessen. Aber ehrlich gesagt, ich habe nicht mal den Versuch gemacht, ein Motorboot aufzutreiben. Ich habe nur nachgedacht, wie ich an diese Kopien kommen konnte. Indem Sie ihn umbrachten, Masikis? Nein, Sargento, ich suchte nach einem Ausweg. Und um Zeit zu gewinnen, habe ich ihm gesagt, ich hätte einen Bootsführer für den 1. angeheuert mit einer Lizenz für eine Hochseefischerei. Wir müssten um 4 Uhr früh in Guanabo sein. Sie hätten Raphael auf der Party sehen müssen. Selbstsicherer und ausgelassener denn je. Mein Gott, dieser Scheißtyp. Nach der Party habe ich ihn von zu Hause abgeholt und nach Guanabo gebracht. Ich habe den Wagen bei der Pizzeria Veneziana abgestellt und gesagt, ich wollte mit dem Mann erstmal allein sprechen. Ja, dann bin ich zum Strand runtergegangen und als ich zurückkam, habe ich ihm gesagt, dass er noch bis zum Abend warten müsse. Er war völlig ausgerastet. Ja, dann habe ich ihn zu dem Haus gefahren. Ich wusste, dass es im Winter leer steht. Danach bin ich wieder zurück nach Havanna. Und dann? Nichts. Ich habe daran gedacht, was ich an dem Abend vorhatte. Zu ihm gehen, ihm den Koffer mit den Kopien abnehmen und ihm sagen, er solle sich selbst ein Boot suchen. Aber wissen Sie, was er mir als erstes gesagt hat, als ich ankam? Schön, René. Wenn das jetzt alles glatt geht, schreibe ich dir sofort aus Miami, wo du die Papiere findest. Was? Keine Sorge, sie sind an einem absolut sicheren Ort. Da kann sie niemand finden. Was? Was sagst du da? Das ist nicht dein Ernst. Ich sag doch, ich bin vorsichtiger, als du glaubst. Du bist doch das größte Arschloch von Kuba, von ganz Lateinamerika. Du hast mich benutzt von Anfang an, Freund. Pah, ich sollte für dich den Kopf hinhalten, wenn deine dreckigen Spielchen schiefgehen würden. Du bist ein mieses Schwein. Oh, so, komm mal. Damit du mal wieder Luft holst. Reicht's jetzt langsam. Ja, das war alles. Und Sie haben die Spesenabrechnungen und alles andere in seine Akte gelegt, stimmt's? Ich hab geahnt, dass der Dreckskerl eine Schweinerei gegen mich vorhatte. Ja, da muss sie mich doch irgendwie schützen, oder? Was glaubst du, Dünner, warum wir Freunde sind? Hör auf zu grübeln. Das Leben ist, wie es ist. Es könnte auch anders sein. Ach, so ein Quatsch. Gib mir lieber noch einen Schluck. Komm. Irgendwann schreibe ich drüber. Ich schwör's. Oh, nicht schwören, ja. Salut. Ah. Sag mal du, wo hat denn der andere am Ende eigentlich den Koffer mit dem Geld gelassen? Er hat Schiss gekriegt und ihn ins Meer geworfen. Mit den ganzen Scheinen? Mit den ganzen Scheinen, sagt er jedenfalls. So ein Scheiß, was? Mhm. Dünner, ich fühle mich ganz komisch. Erst wollte ich Raphael finden, egal wie, tot oder lebendig. Jetzt habe ich ihn gefunden und am liebsten würde ich ihn wieder verschwinden lassen. Wie Tamara sich wohl fühlt. Hm? Komm, leg Musik auf. Ja. Was willst du hören? Chicago? Creedence? Okay, Creedence. Die von denen ist immer noch die beste Version von Proud Mary. Der singt wie ein Schwarzer, weißt du, ne? Nee, leg die Beatles auf. Perfektes Leben von Leonardo Padura. Aus dem kubanischen Spanisch von Hans-Joachim Hartstein. Bearbeitung Barbara Engelmann. Die Rollen und ihre Darsteller waren Mario Conde, Udo Wachtfeitel, Manolo, Tim Seyfi, Major Angel, Helmut Stange, Carlos, der Dünne, Heinrich Schmieder, Tamara, Sophie von Kessel, Masikes, Markus Off. In weiteren Rollen Michael Habeck, Marie Rubak, Klaus-Peter Damitz, Stefan Wilkening, Corinna Beilharz, Marilu Saskia Pohlmann, Achim Grauer und Katrin Ackermann-Furtwängler. Technische Realisation Tom Appel und Monika Folger. Regieassistenz Christian Kosfeld. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.